Laut Meldungen aus Südkorea am 29. Mai haben die Kriegsfanatiker der südkoreanischen Armee erschrocken vor der sich immer verstärkenden Militärmacht der TFRK vor, ein strategisches Kommando für Präventivschlag auf die wichtigen Objekte des Nordens ins Leben zu rufen. Demnach soll das Operationshauptquartier K2 unter dem Luftoperationskommando die Basis bilden und das südkoreanische Raketenabwehrsystem Kil-10 und das Massengegenschlagsystem als Drei-Achsen-Schlagsystem integriert werden. Das strategische Kommando soll das Drei-Achsen-Schlagsystem in den Land-, See- und Luftstreitkräften direkt leiten.